Eine Speise für Philosophen. Geschichten rund ums Eis von Michael von Poser. Die Eissorten, das ist eine Welt für sich oder auch ein Surrogat für die Welt. Denn sie sollen jeden denkbaren Wohlgeschmack einfangen, ins Eismäßige übersetzen. Die klassische Trias von Vanille, Schoko und Erdbeer ist noch unverwüstlich da. Dazu hat sich ein Heer von weiteren Geschmäckern gesellt. Jedes Frühjahr kommen die italienischen Eistüftler mit neuen Sorten aus der Heimat zurück. Keine Beere, keine Nuss, kein schmackhaftes Kraut kann sich auf Dauer der Einarbeitung ins Eis widersetzen. Keks und Apfelkuchen werden zerbröckelt und inkorporiert. Diverse Inhaltsstoffe, die vorher nie zusammen waren, wie Quark und Sesam, werden kombiniert für den unersättlichen Gaumen der Eisesser. Schon gibt es das Knoblaucheis. Es wird das Senf- und Fenchel-Eis geben, neben dem Spaghetti-Eis das Toast- und das Roastbeef-Eis. Denn wenn sich das Eis nicht den ganzen Geschmackskosmos zu Diensten macht, müsste es sich aus dem Kreis der kulinarischen Großmächte verabschieden. Die Erweiterung des Eishorizontes ist unaufhaltbar, weil eben das Eis ein unwiderstehlicher Stoff ist. Es erscheint harmlos, sich an einem heißen Augusttag ein Eis zu genehmigen. Aber geht es überhaupt noch anders? Wer hätte noch die Kraft, einen Sommer lang sich des Eises zu enthalten? Und träumen wir nicht schon im Winter von den Eisgenüssen des nächsten Sommers? Wir essen es doch gar nicht mehr wegen der Kühlung, die wir uns auch anders verschaffen könnten, sondern die Hitze ist nur der Vorwand, sich den Verlockungen der Gusti zu überlassen. Die Eisdielen öffnen im Februar und schließen im Oktober. Die paar Zwischenmonate lassen sie bloß aus, um den Hunger auf die Droge, der wir verfallen sind, anzuspitzen. Und wer nicht warten kann, findet auch im Winter Stellen, wo er Eis bekommt. Aufregend ist nicht mehr, dass es gelingt, Eis im Sommer herzustellen, sondern dass das Gefrorene sogar in der kalten Jahreszeit, wenn alles friert, vorrätig ist. Der Faust des Faustbuches wollte Obst im Winter essen. Das ging nur durch Zauberei. Wir können das jetzt alle ohne Zauberei. Das Eis als Speise hat trotz der einfachen Herstellung noch etwas Zauberisches. Eine faustische Zukunft liegt vor ihm. Und wo geht es zuletzt hin? Ich habe so eine Idee, dass die Eismacher, die ja nicht fern von den Gletschern leben, es eines Tages schaffen, ein Eis-Eis zu machen. Das Eis an sich, ein spirituelles Eis, das als reine Essenz schon jenseitig ist. Wäre für mich ein Leben ohne Eis denkbar? Eine solche Überlegung stelle ich ernsthaft an. Ich bin regelmäßiger Besucher einer Eisdiele, die Cortina heißt. Ich kenne auch alle anderen Eisdielen in meiner Stadt und suche sie auf, um Vergleiche zu ziehen. Das Cortina befindet sich in der Hand einer Familie aus Conigliano bei Treviso. Mein Gewährsmann im Cortina ist ein Spross der Familie, der den täuschenden Namen Walter trägt. Er ist im Eisgeschäft groß geworden, aber ein mageres Bürschlein geblieben. Täglich geht er mit einer Wagenladung von Eis um, ist aber sehr wenig davon. Er vertritt die Eiskunst der Familie nachdrücklich, jedoch nicht als persönlicher Liebhaber, sondern mit der Objektivität des Geschäftsmanns. Die letzte Kreation, die sie aus der Heimat mitgebracht haben, ist feige Mandel. Die muss jetzt bei der Kundschaft eingeführt und durchgesetzt werden. Walter hat eine speziell zarte Art, mit älteren Damen umzugehen und sie in der Eisfrage zu beraten. Für junge Mädchen interessiert er sich nicht. Vielleicht auch, weil sie so hässlich angezogen sind und so unmanierlich essen. Das würde er aber nie sagen. Dazu ist er viel zu diplomatisch. Er zeigt es nur durch sein Benehmen. Er umtut die älteren Damen und die sind entzückt von dem schmucken Bübchen, nennen ihn zärtlich Valtere und probieren jedes Eis aus, das er ihnen empfiehlt. Wie diese Eisfamilie eisern im Eisgeschäft zusammenhält. In einem Seitengemach zum Gastraum surren die Eismaschinen, von Walters Cousin betrieben. An der Theke stehen emotionslos die weiblichen Familienangehörigen und füllen Schlemmerbecher nach Schlemmerbecher, häufen die Eisberge auf und in einem Hinterzimmer macht eine Tante das Tiramisu. Cortina ist einer der vielen mit hohem Sachverstand betriebenen Außenposten italienischer Eiskunst. Wie für andere, so auch für mich, ein wichtiger Ort. Wichtiger, als ich mir eigentlich eingestehen will. Wer sich mit fetten Speisen voll isst, begeht die Sünde der Völlerei. Er weiß, dass er sündigt. Wenn die kirchlichen Apostel es ihm nicht klar machen, machen es ihm die Gesundheitsapostel klar. Er ist fett. Jeder sieht, dass er zu viel reichhaltige Nahrung zu sich nimmt. Das Essen soll der Menschwerdung nicht widerstreiten. Aber wie ist es mit dem Eis? Das ist ja fast nichts, zergeht schon auf der Zunge. Gerade dadurch wird es zum Inbegriff des Genusses. Es stillt nicht den Hunger, es gibt keine Erdenschwere, es ist Himmelsspeise und müsste dem Himmel dadurch besonders verdächtig sein. Wer nur Eis esse, könnte unter Umständen als Asket durchgehen. Nirgends als beim Eis stellt sich so fein die Frage, wie es ein Mensch, der nicht nur Diener seines Magens sein will, mit dem Essen halten soll. Wie viel Eis darf ich essen, ohne die Achtung vor mir selbst zu verlieren? Das Eis ist eine Süßspeise für Philosophen. Mit dem Eis der Philosophen ist es so, dass sie ihm, selbst wenn sie es gerne essen, keinen Platz in ihren Hauptwerken einräumen. Bei Kant und Schopenhauer wird man überhaupt vergeblich danach suchen. Aber da, wo die kleinen Genüsse nicht mehr mit Verachtung behandelt werden, wird man schon eher fündig, beispielsweise bei Nietzsche. Nietzsche, ehe Nietzsche, so beginnt ein Lied von Zuckerrohr. Ausgerechnet Zuckerrohr. Und was sagt Nietzsche nun? Bei dem Schlagersänger leider nur boh. Andere Italiener schauen da ein bisschen genauer hin. Es gibt ein sehr detailliertes Buch von einem Italiener, Anacleto Ferrecchia heißt er, über Nietzsches Aufenthalt in Turin 1888. Ferrecchia zeichnet das tägliche Leben des Philosophen dort nach. Es ist ein schriftstellerisch fruchtbares Jahr für Nietzsche, an dessen Ende er zusammenbricht und in Wahn versinkt. Nietzsche nennt Turin seine Residenz. Er fühlt sich da außerordentlich gut aufgehoben, nicht zuletzt wegen des dortigen Eises. Verrecchia hat Nietzsches Angaben mit Hilfe der Zeitungen von damals und anderen Berichten nachgeprüft, ob wirklich strahlendes Wetter war, wenn Nietzsche behauptet, es sei strahlend gewesen, und so weiter. Er folgt Nietzsche in die Cafés, wo es das gute Eis gibt. Dabei kommt heraus, dass Nietzsche die Cafés meidet, wo die gebildete Gesellschaft verkehrt, auch wegen des Eispreises. Wenn er von der Güte des Eises redet, nennt er dazu immer den Preis. Das Eis soll gut und preiswert sein. Das Eis, höchste Kultur, 30 Centissimi, schreibt er an seinen Freund Peter Gast. Sein Lieblingscafé ist das Café Livorno. Nach Verrecchias Recherchen eine Einrichtung zweiter Klasse. Nietzsches Euphorie überspielt kleine Mängel. Nach seinen Worten hat Turins Kaffeehauskultur eine schwindelnde Höhe erreicht. 5 Schritte von mir, schreibt er, ist die größte Piazza, ein reizendes kleines Theater, wo man im Freien sitzt und sein Gelato isst. Er habe vorher geglaubt, er sei ein Kenner von Gelati, aber in dieser Stadt seien ihm ganz neue Dinge aufgegangen. Nietzsches ungewöhnliches Wohlbefinden in Turin hängt ganz offenbar mit dem Eisgenuss zusammen. Noch im Dezember, Tage vor dem geistigen Zusammenbruch, isst er das ausgezeichnete Eis, wie wir aus seinen Notizen erfahren. Hat diese Lust am Eis philosophische Konsequenzen? Offenbar kann man nicht, ohne sofort der Heuchelei überführt zu werden, abends auf der Piazza sitzen und Eis schlecken und andern Tags Schriften verfassen, in denen die Enthaltung von Genüssen gepredigt wird. Und das tut Nietzsche auch nicht. In seinen Schriften aus der Turiner Zeit werden vielmehr die Erfinder nicht vorhandener geistiger Werte verdammt, die uns davon abhalten, uns um unsere körperlichen Angelegenheiten zu kümmern und uns die feineren Genüsse zu verschaffen, die uns mit dem Leben versöhnen. Mir gefällt es, wie der einsame Grübler es sich in den Turiner Kaffeehäusern gemütlich macht. Ich gönne ihm sein Eis. Ich finde, dass eine seiner Stärken in der Schilderung so flüchtige Annehmlichkeiten liegt. Ich kann nicht mehr mittun, wenn er dann auftrumpft und selber gewaltige Begriffe ins Geschehen wirft. Die Zustände, die er mit so einfachen Mitteln wie Eisessen erreicht, nennt er dann die große Gesundheit. Die große Gesundheit ist die erworbene, die erkämpfte Gesundheit. Das Erzwungene macht sie zur Chimäre. Wo Nietzsche sich seiner großen Gesundheit am sichersten ist und am lautesten davon redet, hat ihn die Krankheit, die ihn zum Umnachteten machen wird, schon in der Gewalt. Meiner eigenen Warnung vor Überinterpretation zum Trotz will ich noch etwas tiefer hinuntersteigen in die Beziehung von italienischem Eis und Philosophie, die mich als Eisesser und Grübler eben etwas angeht. Ich wende mich nach Neapel, das Neapel von einst, wo das Eis zwar nicht erfunden wurde, das soll in Florenz im 17. Jahrhundert geschehen sein, aber das berühmteste gemacht wurde, das dann die zivilisierte Welt eroberte. Man fragt sich, wie man in einer Stadt, wo Gluthitze üblich ist, vor der Erfindung des Eises, also ohne Eis, leben konnte. So ein Leben übersteigt die Vorstellungskraft wie ein Leben ohne Elektrizität. Man kann sich mit dem Eis eigentlich nur beschäftigen, wenn man annimmt, dass es einer ewigen Idee entspricht und bloß zufällig lange Jahrhunderte realiter nicht da war. Und dennoch, wenn es wieder nicht da wäre, müssten wir uns furchtbar zusammennehmen und würden es vielleicht überleben. In dem Neapel, in welches in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts der Dichter und Philosoph Giacomo Leopardi kam, gab es Eis, und zwar sehr gutes Eis. Das beste Eis machte nach Leopardis Meinung Vito Pinto in seinem Café im Largo della Carité. Leopardi nennt ihn einen Eisfürsten. Der Philosoph war diesem Eis in leidenschaftlicher Weise zugetan. Leopardi lebte in Neapel unter der Aufsicht seines Bewunderers, Freundes und Pflegers Ranieri. Leopardi war berühmt und gleichwohl bettelarm. Wenn er kräftig genug war, aufzustehen, mischte er sich in seinem bettlerhaften Habit unter die Menschenmassen, die die Straßen und Plätze Neapels bevölkerten. Ranieri hatte es nicht gern, dass Leopardi seiner Aufsicht entwischte. Er suchte ihn und fand ihn dann meist in Vito Pintos Café beim Eisessen. Der Arzt hatte Leopardi das Eis verboten, zu Hause bekam er keins und musste es sich draußen selbst besorgen. Das war auch deshalb nicht einfach, weil er immer in schrecklichen Geldnöten war und manchmal nicht einmal Brot kaufen konnte. Das Eis aß er mit solcher Hastigkeit und Begier, dass sich bisweilen eine kleine Zuschauermenge um den Eisesser bildete. Bei den neapolitanischen Intellektuellen war Leopardi nicht beliebt wegen seines unerbittlichen Pessimismus. Leopardi lehrte, dass alle Existenz ein Übel ist. Das Universum ist das Schlechteste aller Denkbaren. Die Natur ist die Feindin des Menschen. Das Leben ist ein Betrug. In einem Gedicht nennt er es einen Schmutz. Alles, was die Menschen für Vergnügen halten, ist Illusion. Und das Eis? Man schämt sich bei Leopardi fast davon zu sprechen. Aber die Berichte sind eindeutig. Er ist dem Eis verfallen. In Neapel bricht die Cholera aus. Ranieri und Leopardi fliehen davor in eine Villa an den Hängen des Vesuv. Es ist Winter und eiskalt in dem Gemäuer. Trotzdem muss für den kranken Leopardi pausenlos Eis herbeigeschafft werden. Er beklagt sich über die schlechte Qualität dieses Eises. Er will zurück nach Neapel, zurück zu seinem Eisfürsten Vito Pinto. Tatsächlich kehren die beiden Freunde verfrüht zurück nach Neapel. Die Cholera wütet dort noch. Heißt das, lieber sterben als kein Eis essen? Ich will nicht darauf hinaus, dass irgendetwas an Leopardi als falsch erwiesen wird durch diese Eissucht. Die todtraurigen Gedichte, der eiserne Pessimismus, all das bleibt bestehen. Es kommt nur etwas dazu. Eben diese kleine Lust, diese winzige Anhänglichkeit an eine körperliche Freude, die Eis heißt. Und die auch noch der abgeklärteste Leib wenigstens vorübergehend verspüren kann. Weder bei Nietzsche noch bei Leopardi kommt ein Einwand gegen das Eisessen vor. Wem das Leben ein Martyrium ist, der hat jedes Recht, sich dieses kleine Vergnügen zu schaffen. Und doch scheint mir da ein Fragezeichen zu sein. Können nicht Lebensfreude und Eisessen eine zu innige Verbindung eingehen, so dass das Eis zum Lebensinhalt wird? In Italien dreht sich viel vom täglichen Leben um den Artikel Eis. Es gibt dort wahre Eistempel. Ich habe zum Beispiel einen in der Unterstadt von Bergamo entdeckt. Er heißt Café Balzer. Das ist ein Prachtbau mit einem Säulengang, der sich in einen Laubengarten öffnet. In den Schaufenstern des Café Balzer werden die Eissorten als der Lebensstoff an sich präsentiert. Becken von Erdbeereis mit frischen Erdbeeren darauf, Nusseis mit aufgehäuften Nüssen, Mandeleis mit Mandeln und so weiter. Ein Auszug aus dem Garten Eden mit wunderbaren Farbspielen. Ich habe in dem Laubengarten des Café Balzer Eis gegessen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es geschmeckt hat, weil mich die Anblicke schon so fasziniert und gesättigt hatten. Es war ein Sommervormittag und an den Tischen rundherum saßen die ersten Advokaten, die ihrem Büro entwischt waren, um kurz in den Eishimmel einzukehren. Und Juweliersgattinnen saßen da und alle möglichen vermögenden Menschen, die außer der Ausgestattetheit mit Geld noch eins gemeinsam hatten, die Anbetung des Speiseeises. Die Religion ist jedoch nicht wirklich exklusiv. Es ist eine Volksreligion. Eis ist für alle da. Auch auf der Piazza der kleinsten Kleinstadt hat es sein mildes Regiment errichtet. Auf einer solchen Piazza macht man es sich gemütlich und beobachtet das Leben rund um das Eis. Wie Bienen die Blüten, umschwirren es die Menschen. Ab und zu muss einer fortgehen, um ein bisschen zu arbeiten oder zu Hause der Mama zu rapportieren. Aber spätestens abends sind sie wieder da. Beim Eis wird alles besprochen, beim Eis wird angebändelt. Beim Eis treffen die jungen Adonisse ihre Verabredung für den nächsten Tag, wo sie wieder beim Eis zusammenkommen. Farbiges Leben, denkt man, Lebenskünstlertum, und doch beschleicht einen mit der Zeit ein Unmutsgefühl, weil es immer die gleichen Bilder sind und das Zeremoniell des Dolce Far Niente jeder geistigen oder moralischen Anstrengung eine Absage zu erteilen scheint. Es geht nichts vorwärts. Innerlich geht auch nichts vorwärts. Man zweifelt, dass die Eisschleckerei gegen die Tragödie des Lebens, wenn sie einmal ausbricht, wappnen kann. Das gelegentliche Eis, ja, aber das ewige Eis? Nach einiger Zeit habe ich als Deutscher unter Italienern keine Lust mehr, das träge Spiel weiter mitzuspielen. Ich fahre heim, um wieder einmal etwas Ordentliches zu tun. Zu Hause ergeht es mir dann so, dass ich mich mit Sehnsucht an mein Herumsitzen auf der Piazza erinnere, was mich dort letztlich gelangweilt hat. Die Eissache ist einerseits eine rein italienische Angelegenheit und dann auch wieder etwas zwischen Italienern und Deutschen. Die italienischen Eismacher wissen von den Wünschen der Deutschen und bedienen sie in deren eigenem Land mit aller Raffinesse. Diese Eismacher sind Familienverbände. Die Eisproduktion ist Familientradition. Sie sind meist an den Alpenrändern daheim. Da ersinnen sie ihre Novitäten und präsentieren sie auf Eismessen, zum Beispiel in Longarone. Im frühen Frühjahr schwärmen sie dann nach Deutschland aus, eröffnen ihre Dielen und arbeiten unermüdlich Tag und Nacht, damit der Deutsche mit seinem bisschen Sonne sich einbilden kann, er habe ein Stück Italien vor der Haustür. Der italienische Eiskünstler stellt sich auf die Gewohnheiten des Gastlandes ein. Er weiß, dass der Deutsche Unmengen Eis auf einen Schlag essen will und kann. Einsame Gestalten kommen aus ihren Höhlenwohnungen hervor und verschlingen Eisberge. Sie würden die Alpen aufessen, wenn sie aus Speiseeis wären. Also bietet der Italiener Eisberge an als Schlemmerbecher oder Schlemmerteller. Darauf häuft er die bunte Masse und dekoriert sie mit Firlefanz. Das ist zweifellos das Ende dessen, was Nietzsche die Eiskultur nannte. Verachten die Eismacher insgeheim ihre deutschen Eiskunden, von denen sie leben und die so gnadenlos die Bestände wegputzen? Wie sprechen sie von ihnen, wenn sie winters zu Hause im Alpenvorland beim Holzofenfeuer beisammensitzen? Mich hat der Walter im Cortina einmal gefragt, ob er mich fotografieren dürfe, um auf der Eismesse in Longarone zu demonstrieren, wie groß und kräftig man werden kann, wenn man regelmäßig sein Eis isst. Solche Späße erlaubt er sich, versucht sie dann aber gleich wieder mit einem Schuss Devotion gutzumachen. Ich brauche meine Eisdiele und ein bisschen braucht sie mich auch, als häufigen, wenn auch nicht immer treuen Kunden. Der Walter und ich, so ein kleines Stück Leben, führen wir zusammen. Ich komme als einer der Ersten, wenn er im Frühjahr wieder eröffnet. Ich bin einer seiner letzten Kunden vor seinem Aufbruch in die Heimat zum Saisonende. Wir haben dann unsere Abschiedsgespräche zu Eisfragen. Schon wehen kalte Herbstwinde, das Sortiment ist reduziert, feige Mandel herausgenommen, aber Mon Cheri und Zimt noch da. Ich könnte mir auch im Winter Eis beschaffen, wenn Walter weg ist. Aber ich will durchhalten. Das bin ich ihm und mir schuldig. In dem Hauptpunkt jedoch mache ich mir nichts vor. Die Aussicht auf eine weitere Eissaison ist ein Teil meiner Zukunftsfreudigkeit, der Lust auf ein nächstes Jahr. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie eine Speise für Philosophen, Geschichten rund ums Eis von Michael von Poser.